ARD. SWR Kultur. Feature. So, da hätten wir also ein Magnetband. Ups. Ungefähr so groß wie eine Langspielplatte. Das schwarze Ding mit dem Loch in der Mitte. Auch Vergangenheit. Der beschichtete Kunststoffstreifen ist um einen Metallkern gewickelt, den Bobby, und haftet auf dem Kern durch die Adhäsion der Oberflächenmoleküle. Meistens jedenfalls. Man legt das auf den sogenannten Bandteller und drückt auf Start. Es ist schwer, wach zu bleiben. Mal eine Stunde, aber nicht fest einschlafen. Jede Stunde, die ich verschlafe, macht mir die Welt kleiner. Wirklich bin ich vorhin auch aufgewacht, als in der Wüste die dämmerigen Lichter von Basra erschienen und gleichzeitig schimmert es schwach auf der schwarzen Erde, zwei Schlangen vom Nordwesten kommend und sich vereinend, Euphrat und Tigris. Flüchtendes Getier aus allen Teilen des Waldes hat sich auf dem freien Fleck zusammengefunden und scharrt sich mit zitternden Flanken um die vom Feuer noch unberührte Mitte. Guanacos, Chinchillas, kleine zierliche Zwerghirsche und Tiere, die ich noch niemals gesehen habe. Auch ein junger Puma mit versenktem Fell. Die Bordzeitung meldet Windstärke 9. Stewards haben kleine blaue Pillen verteilt. Die Oberschwester im Bordkrankenhaus spritzt Antihistamine und Beruhigungsmittel. Zwei Tagesreisen ostwärts, sagt der Funkoffizier, geht ein Frachtschiff unter. Das Radio als Welterzähler. Ein Nachruf auf die Magnetbandzeit von Helmut Kopetzky. Nachruf. Nachruf bedeutet ja, da gibt es eine Leiche, da ist was tot. Ist ja nicht ganz verkehrt. Und das ist für alle. Naja, aber Nachruf heißt ja auch, wir rufen einer Sache nach, die wir gerne eigentlich behalten hätten. Also, es war schon was. Das sind meine früheren Kollegen. Monika und Manfred, Kaspar, Nico, Dieter, Peter und Ricarda, Sabine, Harry, Ralf und Tonmeister Schlemm. Manche haben in diesem Studio an der Berliner Masurenallee einen großen Teil ihres Lebens verbracht. Waltraud kommt ja noch aus der Platten- und Tonbandzeit, also eigentlich fast schon aus einer anderen Welt. Ich kann mir denken, dass viele von den Jüngeren, die heute in die Sender kommen, sich das also gar nicht vorstellen können. Ich kenne die neue Welt überhaupt nicht. Wer produziert heute noch auf Magnetband? Nein, das könnte ja auch gar keiner mehr. Die können ja nicht mal mehr ein Band einlegen, die jungen Leute heutzutage. Die wissen gar nicht, was das ist. Wird das überhaupt nur hergestellt? Gibt's nicht mehr, nee. Deutschland glaube ich nicht. Wenn ihr euch erinnert, wenn man früher durchs Funkhaus gegangen ist, ja, da kam überall Musik raus oder Wort. Und überall saßen irgendwelche Teams zusammen. Heute sitzt jeder mit dem Kopfhörer, mit dem Headset vor seinem Bildschirm und es ist absolute Stille. Es ist nichts mehr zu hören im Funkhaus. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses Buch von Heinrich Böll. Der Pater Noster dreht noch knarrend seine Runden. Aufwärts, abwärts. Eine endlos Bandschleife, von der man abspringt zu den Büros oder ganz unten in die Archive. Ich weiß nicht, wann wir zuerst bemerkten, Mitte der 90er Jahre vielleicht, dass die Magnetbandzeit zu Ende geht. Kein D-Day, kein Doomsday. Die Invasion der Bits und Bytes vollzog sich leise, schleichend. Plötzlich Bildschirme in den Studios hier und da. Neben den Reglern der Mixkonsole die Maus. Helle Flecken auf dem PVC. Da standen mal die zentnerschweren Bandmaschinen. Auch ein paar Toningenieure fehlten. Ab in die Frührente. Es war wie ein Sauriersterben. Ah, oh, no. This is not the end of the tale. Fast verschliefen wir die Zeitwende vom Analogikum zum Digitalikum. Hunderttausende Kilometer Magnetband verschwanden in den Archiven. Hörspiele, Features, Musikaufnahmen. Alle gut gesichert natürlich. Das ganze Archiv auf Rollen. Ja. Man sieht da auch die technische Entwicklung. Wir haben hier noch Kassetten. Ja, die Analogkassetten. Die analoge Kassette. Da haben wir DAT-Kassetten, also digitale Audiokassetten. Genau. Und MD. Aha. Also Minidiscs jetzt. So. Die Studiobänder, das ist sozusagen das älteste Auslaufmodell. Genau so ist es. Es wird ja nicht mehr benutzt für Aufnahmen. Passé. Passé. Alles für Produktionszwecke nur noch in digitaler Form. Ja. Solche Magazine gibt es in jedem deutschen Funkhaus. Und große Zentrallagerstätten in Frankfurt-Main und Potsdam-Babelsberg. Eine für Deutschland-West, eine für Ost bis zur Wende. Das sind die Schnürsenkelbänder. Ja. Schnürsenkel nannten wir die gewöhnlichen Viertelzoll-Tonbänder. Im Studio und draußen bei den Aufnahmen. Wir gehen davon aus, dass hier in den drei Magazinräumen etwa 490.000 solcher Schnürsenkel stehen. Aha. Im Bereich Wort haben wir mit einem Phänomen zu tun, dass der Westen den Osten mitgeschnitten hat. Ja. Beides, und umgekehrt. Beide Seiten haben sich im Rahmen der Feindaufklärung mitgeschnitten. Und diese Materialien sind ja nach der Wende gerade mal ausgetauscht worden. Das heißt, wir haben die Ostmitschnitte des Westens bekommen und die Westmitschnitte des Ostens haben die Sender wieder im Westen bekommen. Aha, ich sage immer gern scherzhaft, wir sind die eigentlichen Gewinner des Kalten Krieges. Dr. Schneider, Chef des Deutschen Rundfunkarchivs Ost. Wie hat diese DDR oder dieser Staat auch in bestimmten Bereichen geklungen? Nagen die Ratten, grab tiefer und tiefer. Jedes Schlupfloch mauert es zu. Der Mensch der Sowjetrepublik. Wenn die Straßen brausen vom Roten Meer. Dieses lustige Geräusch war übrigens ein Grundton aller Rundfunkstudios rund um den Globus. Es entsteht bei offenem Regler, wenn ein Band am Wiedergabekopf vorbeigespult wird. Oder man sucht Ende oder Anfang eines Worts oder eines Tons. Eintunen nannten wir das. Und Schnitt. Den zieht man auf wie ein Uhrwerk. Das ist ein Edison-Phonograph. Das ist ein Original-Edison-Phonograph. Ja. Und zwar, ich glaube, der ist von 1902. Mhm. Woraus bestehen die Walzen? Die sind aus Wachs. Und das hat sich über 100 Jahre gehalten. Ja, ja. So hat das mal angefangen. Vorher war das Leben immer live, unwiederholbar. Doch man wollte es partout festhalten. Eine kommerzielle Walze. Spielte 2 Minuten lang. Und natürlich hatte gleich das Militär die Hand am Abzug. Kriegspropaganda. In den nächsten 30 Jahren Schallplatten aus Wachs und Blech, Dezellit, Acetat, Draht, dünn wie eine Angelschnur, Stahlband, mit Eisenstaub beschichtete Papierstreifen, schließlich Kunststoff, PVC. Deutschland ist in seiner freundlichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Als Hitler an die Macht kommt 1933, brüllt er noch von Wachsplatten. Aber schon 1938 steigt der Rundfunk auf Magnetband um. Eine große Zeit für Ingenieure. Telefunken wird 80%iger Rüstungsbetrieb. Auch das Forschungsinstitut der AEG tanzt mit der Wehrmacht. Und das Radio profitiert. Von neuen, rauscharmen Magnetbändern und immer besseren Geräten. Propaganda in Hi-Fi-Qualität. Und das ist vor allem mein größtes Glück, dass du, meine deutsche Jugend, zu mir stehst. Ein Volk. Ein Reich, ein Rundfunk. Denn so wie ein Volk ohne Führung wir werden niemals mehr sein, als was wir sind. So ist eine Führung ohne Volk nicht mehr. Wir werden niemals mehr werden, als das, was unsere Jugend ist. Augenblicklich wird in Deutschland Geschichte gemacht. Das sind die ganz alten Kartons, die aus Moskau zurückgeführt wurden. Ah ja, ja. Also Furtwängleraufnahmen, die hier im großen Sendesaal mal gemacht wurden und zum Kriegsende nach Russland verbracht wurden. Ja, ja, als Kriegsbeute. Kriegsbeute. Die kamen so zurück, teilweise von Mäusen angefressen, die Kartons, und auch ein bisschen angekokelt. Aber sie wurden alle überspielt und kopiert. Kyrillisch beschriftet? Ja. 1943, mitten im Krieg. Mitten im Krieg, ja. Da stehen sie. Ich darf es mal anfassen. Na, aber selbst. Na, man traut sich kaum, das anzufassen. Wir machen mal eins auf. Die erste erhaltene Stereotonbandaufnahme der Welt. Johannes Brahms, Serenade Opus 11, D-Dur. Ja, die Geschichte ist wirklich abenteuerlich. Er hat sie zurückgeholt, der Musikjournalist Dr. Klaus Lang. 6 Jahre lang verfolgte er die Spur der deportierten Bänder. 1989 dann ein heißer Tipp. Das war die Zeit der Perestroika, da war schon Gorbatschow und da war eine ganz tolle Atmosphäre da drüben. Und am letzten Tag, ehe ich abreiste, sind wir morgens losgefahren, 25 Kilometer außerhalb von Moskau, über Stoppelsteine nach Medvedkovo. Das war ein riesiges Schallarchiv. Also von der ganzen Sowjetunion wurden da historische und heutige Bänder gesammelt. Wir fuhren den 5. Stock und da stand ich plötzlich und da war ein Regal, 7 Meter lang, 2,50 Meter hoch. Und ich guck da rein und da standen nur deutsche Aufschriften. Furtwängler, Karajan und wie sie alle hießen und Raucheisen. Und es war ein unglaublicher Moment. Ich hatte noch 1 Stunde bis zur Abreise auf dem Flughafen. Gar keine Zeit für Gefühle eigentlich. Ich hatte schon unglaubliche Gefühle. Ich dachte, wir sind schon ziemlich nah. Aber wie kriegt man jemals das raus aus dem eisernen Vorhang? Ja. Und dann kam die Wende. 2 Jahre später, 1991, waren 1500 Bänder in Berlin zurück. Nach 46 Jahren. Und dann waren die Tonmeister dran mit dem Harry Tressel, der neben uns sitzt, ja. Und die haben das dann umgeschnitten und dann hatten wir das Resultat. Wir haben das vorsichtig aufgelegt und eingefädelt und also wir waren sehr andächtig, muss ich sagen. Diese Bänder waren zu dem Zeitpunkt mindestens 50 Jahre alt. Mhm. Und wir konnten sie behandeln, als ob wir sie gestern gemacht hätten. Viele. Nicht alle. Einige sind uns um die Ohren geflogen. Jedenfalls waren die Dinger schon uralt und man hat ganz braune Finger davon gekriegt. Ja, ja, ja. Und das kam ordentlicher Ton von runter. Ja. Das war schon faszinierend. Die Bänder waren noch in Ordnung, ja. Und heute höre ich das, was auf meinen DATS, neueste Technik, digital drauf ist, ist gefährdet, weil die Dinge immer schneller kaputt gehen. Ja. Und der Computer kann auch abstürzen. Also es gibt digital 2 Zustände. Es gibt heile und es gibt kaputt. Das Band, das fängt dann irgendwann an, klingt ein bisschen dumpf, rauscht ein bisschen mehr, vielleicht leiert es auch, aber ich kann es abspielen. Die DAT-Kassette ist entweder spielbar oder ich muss sie wegwerfen. Es gibt keine Vorwarnzeit. Und doch verwandelt man im Deutschen Rundfunkarchiv und in den Funkhäusern analoge Signale mit Hochdruck in Nullen und Einsen. Guten Morgen. Sie digitalisieren gerade? Ja. Hier begegnen einem die verschiedensten Bänder aus den vergangenen 50 Jahren. Ich meine, da hat natürlich ein Technikwechsel, ein Systemwechsel stattgefunden. Die Dinge, die auf die Maschinen zum Digitalisieren kommen, werden 1:1 linear digitalisiert, das heißt ohne Kompression, in 16 Bit und 48 Kilohertz. Dieser Pfeil geht dann in der Technologie auf den Großrechner, wird mit dem Metadatensatz verbunden und der Großrechner rechnet von sich aus 2 andere Formate herunter von diesem WAV-Pfeil und wird natürlich dann gesichert in diesen Robotiksystemen. Mhm. Diese Roboter sind natürlich heute schon so intelligent, dass die zum Beispiel feststellen können, wie oft sie eine Kassette aus ihrem System gezogen haben und dass sich da vielleicht ein Verschleiß hat einstellen können. und nutzen eine nutzungsarme Zeit, um eine Kopie dieser Kassette herzustellen und eine neue wieder in ihr System einzulegen und die alte, mehrfach abgenudelte auszuspucken. Ich sage das jetzt mal ein bisschen bildlicher. Das ist ja eine Sicherung sozusagen in alle Ewigkeit. Genau. Also wir versuchen es halt mal, ne? Wir legen es ja, so ja an, ne? Aber keiner ja weiß natürlich. Sie hören sehr viele interessante Dinge aus der Vergangenheit hier unten, oder hören Sie gar nicht mehr so hin? Ich höre sehr viele interessante Dinge, natürlich. Ich muss ja hinhören, denn wenn meine Ohren nichts taugen, dann ist es eigentlich unter Umständen für die Nachwelt vorbei. Interessanterweise gibt es immer wieder Dinge aus meiner eigenen Kindheit. Ich kann mich entsinnen, der Tod von Walter Ulbricht. Das war am 1. August 1970. Da war ich gerade im Ferienlager. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und das hatten Sie dann hier auf dem Das hatte ich dann Teller hier. Also der lief einen Film ab. So, ich muss jetzt diese Anlage hier mal kurz hochfahren. Werden Sie denn den großen Vorsitzenden zu Gesicht bekommen, Udo Lindenberg? Ich treffe ihn heute Abend um 19.30 Uhr in Bonn. Ich nehme teil an einem Abendessen. Und Erich, mein Freund, wird da sein. Wissen Sie denn schon, was Sie anziehen werden heute Abend? Wir machen es ja ganz locker und ganz zwanglos. Keine Kleiderordnung. Ich trage Leder und Gummi wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht so ganz genau. Je nachdem, das entscheide ich dann spontan. Weil eins ist doch klar, Honecker will seinen Brieffreund Udo jetzt mal treffen. Nach all den Jahren Geflirte soll es mal zu einer Begegnung kommen. So. Udo Lindenberg, wann war das nochmal? Also vor 89 auf jeden Fall? 87. 1987. Und Erich, mein Freund, wird da sein. Wissen Sie denn schon? Und das geht jetzt schon in das System? Das geht jetzt ins System. Verschwindet irgendwo im Haus? Genau. Ich trage Leder und Gummi wahrscheinlich, ich weiß ja nicht so ganz genau. Speicherplatz wird immer kostengünstiger, wird immer größer. Das wird ja auch inzwischen experimentiert mit Holographie und so weiter als Datenspeicher, wo ungeahnte Mengen unterzubringen sind. Ja. Das einzige Problem ist der Personaleinsatz. Ich könnte natürlich rund um die Uhr 10 Digitalisierungsstationen betreiben. Das ist natürlich der Flaschenhals. Das ist der Mensch, ist der Engpass. Der Engpass, weil natürlich nicht in dem Maße die Ressourcen zur Verfügung stehen, wie wir sie bräuchten. Gitarren statt Knarren für eine atomwaffenfreie Welt im Jahr 2000. Und die Gitarre möchte ich Ihnen, lieber Erich Honecker, gerne überreichen. Danke recht herzlich. Die Gitarren statt Knarren, vollkommen richtig. Weiterhin viel Erfolg, ja. Und auf Wiedersehen in der Deutschen Demokratischen Republik. Udo Lindenberg trifft auf seinen Freund Honecker. So, speichern, okay. Wir sind hier im Studio vom Hörspiel 2. Gebaut für die damalige junge DDR. Berliner Leberstraße, jetzt privatisiert. Die Akustik so, dass man verschiedene Räume ganz schnell bauen kann. Hier zum Beispiel ein Vorhang. Aha. Und wenn ich jetzt diesen Stoffvorhang aufziehe, entsteht sofort eine völlig andere Akustik. Man könnte es elektronisch mit Plugins versuchen. Naja, aber unterm Strich hört man schon, dass es hier irgendwie mit einem Gerät gemacht ist. Und hier habe ich eine Naturakustik. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier in diese Buchte gehe, jetzt bin ich hier im gleichen Raum, aber es klingt hier wieder anders, was man im Hörspiel braucht. Und es ist nicht künstlich erzeugt. Nee. Also hier sind die ganzen großen DDR-Hörspiele produziert worden. Bis das zur waren Wende. Ja nicht wenige. Na, ich will den letzten räudigen Hund, während wir zumuten, Platz zu nehmen auf euren dreckigen Gerichtsbänken. Eures dreckigen Staats! Koch stirbt, es wird Zimmer wird durch eine Explosion zerstört. Bertolt Brecht, Untergang des Egoisten Fatzer. Fassung Heiner Müller. Alles analog, ja. Da gab es noch keine Computer. Viele Bandmaschinen, die liefen. Ja. Und hier ist sozusagen das analoge Zeitalter. dann mit der Wende auch vorbeigegangen. Heutzutage arbeiten wir natürlich auch mit Computer, haben natürlich, und das ist unser Vorteil, die Räume weiterhin zur Verfügung. Mhm. Ja, auch zu bespielen, ein Gang. Ja, ja. Und wenn wir jetzt laufen, dann laufen wir wirklich echt, ohne dass wir auf der Stelle gehen, wie jeden Mal. Aber so viel haben wir nicht gewusst. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, hier haben auf dem Gelände mal etliche tausend Leute gearbeitet. 3000, davon waren 2000 Journalisten und Redakteure und ungefähr um die 1000 Techniker. Ja, Moment mal, das ist ein Riesenunterschied in einem Musikstück, einem kontierlichen Musikstück. Das ist tödlich vom ästhetisch-künstlerischen. Im Regieraum, Praktiker des DDR-Rundfunks und des analogen Zeitalters. Peter, Andreas, Heide, Jürgen, Wolfgang, auch Toningenieur Steinke, früher Direktor im Rundfunktechnischen Zentralamt, Berlin-Adlershof. Alte Hasen. Als ich anfing beim Rundfunk vor 60 Jahren, da hatten wir nur ein weißes Band. Und ich habe nicht gewusst bei dem Band, was ich abspielte, nachts im Kontrollamt, kaum 60 Jahre her, 1948, habe ich ein Band rückwärts abgespielt und habe ich aber mit der Assistentin, die war ja so hinreißend getanzt im Kontrollamt, nicht gemerkt, dass das Band rückwärts ist, weil ich zu leise abgehört habe. Da rief Gott sei Dank der Intendant. Da kommt die Fehler. Eigentlich ist die Entwicklung parallel gelaufen. Ja? Also die Sprache der Techniker Ost und die Sprache der Techniker West, das habe ich gleich nach der Wende gemerkt, ist die gleiche gewesen. Ja. Nur, dass wir haben Wickelkern oder Bobby gesagt und die haben Köttern und Katten. Und das sagte man Köttern. Aber es ist eine Eigenentwicklung, Eigenentwicklung der DDR. Wir haben Köttern gesagt. Die Produktionsweise, jetzt kommen wir wieder aufs Band, war doch auch die gleiche. Die haben von 7 Maschinen gestartet. Wir haben mit 6, 7 Maschinen gestartet. Ganz winzige Abweichung. Welche Inhalte vermittelt wurden, das ist eine andere Geschichte. Ja. Natürlich gab es auch völlig unanfechtbare Kollegen, Regisseure oder so, wenn die dann sagten, ich mache jetzt den Hölderlin so und so, konnte er machen. Ist auch keine Frage. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, unsere Autoren, die O-Töne gemacht haben, hatten, glaube ich, auch immer ein Papier dabei, wo ein Stempel drauf war. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter auf die Dreschmaschine an den Einlegetisch. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter. Ach, setz noch mal ab, was ist denn das nur? Fahr doch mal zurück, verflucht und zugenäht. Der Nachtdrusch. Fundstück aus dem Deutschen Rundfunkarchiv Ost. Oder ein misslungener Versuch, das Leben vom erwünschten Blatt zu spielen. Nicht ganz einfach war es, der schmalen Leiter der Dreschmaschine emporzusteigen, um an den Einlegetisch zu kommen. Hier sind 2, 4, 6 Kollegen, Kolleginnen beschäftigt, Gerstengauben auf den, wie nennt sich das Ding nur wieder hier? Einlegetisch. Hier sind 2, 4, 6 Kolleginnen damit beschäftigt, unaufhörlich Garben auf den Selbsteinleger zu werfen und die Gerstengarben werden. Noch einmal absetzen. Es ist bereits 21 Uhr und die Scheinwerfer beleuchten uns hier. Und wir sind heute noch fleißig beim Arbeiten. Ja, und ich habe selber früher schon oft gedroschen. Ich denke gerade dran, wie ich in der heißen Sommerszeit und da war es am Tage weniger angenehm zu dreschen. Soll ich euch sagen hier? Wie bitte? Was soll ich sagen? Nee, sag doch bitte was. Und ich habe früher schon selbst viel gedroschen. Und es war oft sehr heiß. Noch was? Ja, und das ist doch jetzt viel angenehmer, was? Ja, jetzt ist viel angenehmer. Setz nochmal ab. Wir fangen nochmal an. Die Frage war immer, der Trend geht dahin, könnt ihr das ja, auch? Ja. Was sagt man zum Auto? Was sagt ihr zum Auto? Was machen die anderen? Erkundige dich mal. In unseren Schulungen, die wir hatten, Technik, wurden uns Sendungen vorgespielt. Wir haben Mitschnitte vom Rias und vom Westen ja, eben. Und so, so müsst ihr das auch machen. So ungefähr wird es geklungen haben im Sender Freies Berlin, als Peter Leonhard Braun sein Hyänenfeature produzierte, 1971. Dann wirft sie es auf den Rücken. Dann wirft sie es auf. Dann wirft sie es auf den Rücken und drückt ihren Kopf tief in den aufgerissenen Bauch. Auf bis zu 8 Maschinen sind Tonbänder gelagert, die nun nach einem bestimmten Konzept mit einem Ausdruck, der gesucht wird, aber auch mit einer inneren Melodie gefahren werden. Und wenn wir dann anfingen, wenn alles eingerichtet war, und jeder musste 1-2 Maschinen bedienen, und das ist schwer, dass das sich dann zusammenfügt in einen Gesamtausdruck, dann sagten wir also Ballett. Und das war toll. Das ist für mich eigentlich im Rückblick die beglückendste Zeit meines Arbeitens gewesen. Ballett, ja. Es hat sich im Raum abgespielt, physisch. Da waren Menschen, die haben sich bewegt von Maschine zu Maschine. Auf den Einsatz eines Regisseurschen oder des Toningenieurs. Ich kann mich nur erinnern, also es war mit Klaus Lindemann. Lindemann war 35 Jahre Regisseur in diesem Studio. 300 Features hat er inszeniert. Und er stand ja auch immer wie ein Dirigent. Manchmal hat er auch einen Stift geworfen, wenn man nicht schnell genug war. Oder wenn er... Naja, ich habe das hinterher verstanden. Also man hat ja eine ungeheure Körperspannung auch als Regisseur. Das war schon eine hochkomplexe Mischung, also mit 10 Maschinen irgendwie. Man muss sich das ja vorstellen wie eine Landschaft mit Menschen, so ein Studio. Na, eine dunkle Landschaft. Es war ja auch immer abgedunkelt. Ja. Also schon auch diese Nachtsituation, die etwas macht mit dir, was ich heute noch schätze. Also drumherum war sozusagen alles still. Es war dunkel. Es war eine sehr ungewöhnliche Art von Konzentration. Es gab nichts mehr rechts und links. Es gab nur noch den Blickkontakt zur Technikerin oder zum Toningenieur oder zum Regisseur. Aber es war sozusagen ja wie auf einer Insel, verschworen, ja, ja, aufeinander bezogen. Und das sind schon für mich, das sind Momente. Ganz starke Bilder, ja. Also mir fehlt's. Ich halte nicht viel von diesen neuen Entwicklungen, weil ich glaube, wir verlieren zu viel. Was fehlt? Eben Leidenschaft. Brennen. Wirklich an also etwas wollen. Meine Grunderfahrung meiner Kindheit und Jugend ist eine Tanzausbildung. Das heißt, ich komme aus der Bewegung. Ich komme aus der Körperlichkeit. Und ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt, dieses Ballett. Wenn sich früher in T5 10 Maschinen gedreht haben und man von der einen zur anderen gesprungen ist, genau in der richtigen Zehntelsekunde, und es hat gepasst und es war gut, das war Antrag. Es war gesund. Es waren ja nicht nur die magischen Momente im Studio. Ne? Es gab ja auch Augenblicke, wo man sich gegenseitig blockiert hat. Chaos. Passiert überall. Aber das gab es eben auch in diesem magischen Studio. Ne? Ja, aber es gab eben beides. Und ja, ich meine, das muss man auch mögen. Also, dass es auch mal richtig bis an die Kante geht und dass da natürlich, naja, Liebe, Tod und Leidenschaft immer sozusagen dabei ist. Wenn du ein paar Menschen zusammensperrst, eine Woche lang, das mit einem Projekt. Das kann natürlich auch die Gefängnissituation sein, klar. Patjomkin hätte sich für einen günstiger rausgenommen, Freitag. Ein Chevalier der alten Schule war Grigori, Sergei, Saltykov und Stanislav Poniatowski. Grigoric, Arlov. Ja, ich versuch's. Hoffentlich komme ich da gut rüber. Ein Chevalier der alten Schule war Grigori Grigoric. Boy, Scheiße. Als sie Anfang Dezember 1974 mit Paul Petrovic, den Liebesandenken an Sergei Saltykov in den Ferien lag, erhielten unser immer geschrieben gespornt und folgendes. So viel Lebenserfahrung. So, ich probier's mal. Rimski, Karsa. Also doch, oh. Okay. Nur die letzten beiden Zeilen mit einem richtigen Patjomkin. Oh. Patjom. Ja. Rimski, Karsa. Kann man von dem Absatz andere kritisieren? Ja. Rimski, Korsakov. Ja. Nein. Korsakov. Ja, verpflegst und zugenäht. Sehen wir, wie schwer das ist. Im Studio waren wir 2 Wochen. Und 2 Wochen heißt also 5 Tage die Woche. Bis 2 Uhr. Und dann ging man dann hinterher, auch schönste Stunden meines Lebens, in eine Kneipe und redete noch. Und dann musste in der Kneipe als erstes immer die Musik ausgeschaltet werden. Wir konnten alle nicht mehr hören. Manchmal ist dann einer noch früh zum Bäcker gegangen und hat die Brötchen geholt. Ja. Ich möchte daran erinnern, dass Patjomkin frühest. Ich gehe nochmal zurück. Entschuldigung. Erzähl doch mal von deiner Zeit. Ich meine, du hast 30 Jahre analog gearbeitet, Jürgen. Was das Schöne ist bei der Digitaltechnik, es kann keine Klebestelle mehr reißen. Ja. Ja. Und damit sind wir, schön. Als ich anfing, da hatten wir ja noch die vernickelten Kit-Töpfchen. Wo man dann... Was war das? Was war das? Wo der Acetonkleber drin war. Die Flüssigkeit drin war. Das waren, das waren schwere Töpfchen. Aber man hat dann festgestellt, der war gesundheitsschädlich. Also wir haben aber nicht geschnüffelt. Selbst als Ingenieur, wenn man hier anfing, musste man von der Pike auf ran und musste erstmal köttern lernen. So in die ersten Kötterstellen. Also da, wenn ich mich daran erinnere, wie die aussahen. Du sprichst aber von der Zeit so 50er, also ich habe 1969 angefangen. Da gab es schon das BASF-Klebeband. Ja, für jedes Klebeband unterschreiben, dass ich ein Klebeband erhalten habe. Gab es das hier auch? Ja, ja. Es gab Büchlein, wo man unterschreiben. Musste importiert werden. Band sparen. In der DDR, Band sparen. Das ihr kennt das ja alle. Also wo ist das hergekommen? BASF? BASF und Aqua. Wir haben immer nur mit Originalen gearbeitet. Also mit im Hörspiel, die Originalszene, da gab es keine Kopie von. Es gab diese eine Szene. Aber du hattest nirgendwo Sicherheiten, dass du dieses Original nochmal im Falle aller Fälle nochmal hast. Aber eins war immer mit 100%iger Sicherheit, wenn eine Kötterstelle aufging, und das waren ja nun 76,2 Zentimeter. In der Sekunde. Es war ein Höllentempo. Und dieses Band, was wie eine Schlange über den Metallteller, das war so scharf, das Geräusch, da stob alles auseinander, rin in den Regieraum. Das passierte aber manchmal so nach 1, 2 oder 3 Minuten. Man konnte ja nicht anhalten. Jetzt musste man dieses ganze Band, stand man breitbeinig an der Maschine, hat dieses Band runtergelassen und dann liefen eben noch 18 Minuten oder 17 oder 15 Minuten nach unten. Das war ein Riesenhaufen Acetatband. Heuhaufen. Heuhaufen. So sah es aus. Es gab ja dann ein Katastrophen. Gab es im Westen auch? Ja, sicher. Ein Katastrophen-Bobby war. Eine internationale Erfindung. Ja. Na, aber ja. Katastrophen-Bobby. Schwalbenschwanz, Kopfschere, Kontaktwickel. Der blutige Schnitt, vorne hart, hinten weich. Man hat das Band ja durchgeschnitten. Das war Handwerk. Es fängt doch schon an bei der Aufnahme. Wenn man leidenschaftlich dabei ist, dann kriegt man ein Material, das ist so, als ob du auf dem Steinway und auf dem Bechstein spielst und nicht auf einer normalen Hammond-Orgel. Da fängt es an, da draußen schon. Am Anfang habt ihr sogar noch Kabel hinter euch hergezogen, stimmt das? Ja, wir hatten eine Aufnahme Reichweite von 100 Metern Verlängerungsschnur. Wir mussten einen Stecker haben, sonst lief das Gerät nicht. Jetzt gehe ich zurück in den Urschlamm. Als ich anfing, gab es hier im Hause ein kleines Aufnahmegerät, das hieß Gondi. Das hatte eine Handkurbel seitlich und ein Band drauf, das 8 Minuten ging. Aber nach ungefähr 6 Minuten wurde es dann schon im Anzug etwas langsamer. Das bedeutet, wenn es langsamer läuft, dass der Ton absinkt. Jetzt musstest du bei der Aufnahme das Kunststück vollbringen, entweder mit einer gezielten Pause die Dramatik mit der Weiteraufnahme zu verbinden, oder du musstest während der Aufnahme nudeln, was fast unmöglich ist. Ja? Nur damals haben wir auch gute Sendungen gemacht. Also man darf nicht die Technik und ihre Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellen, sondern das Eigentliche ist doch etwas anderes. Du musstest akustisch denken lernen, das war der Punkt. Und du kommst von der Sprache, du bist gewöhnt, Dinge mit der Sprache auszudrücken. Und jetzt ist eben nicht am Anfang war das Wort, sondern am Anfang ist der Klang, der Ton, die akustische Empfindung. Das heißt, du benutzt eine zweite Sprache. Und das ist das Entscheidende, das akustische Denken, dass du siehst, was dort passiert, dass du es erfasst und dann auszudrücken verstehst. Und diese Gesetze sind ewig. Das ist der Motor, ne? Ja. Recht alt, das Gerät. Ja, von 1969, aha, war damals hochmodern, Ur-Royal Deluxe. Ich meine, ich habe das Tonband als Echomaschine benutzt. Das kann man vielleicht jetzt hier hören. Berlin-Kreuzberg, Hinterhaus, 5. Stock. Anwesend die Radiomacher Bohlen, Lissek, Butzmann. Das ist einfach ein Klavierakkord, einmal gespielt und dann immer wieder per Echo verdoppelt. Und praktisch ein Rhythmus. Heute wird man eine Loop machen, ja, digitale. Das hat sich einfach selber kopiert. Was sie mit den dollsten und teuersten digitalen Apparaturen heute nicht hinkriege, ist eben das hier. Da brauche ich mein Tonbandgerät. Also für mich ist es nicht ein Medium, sondern geradezu Instrument. Ja. Ja. Das ist ein bisschen, was die Disc-Jockey ist mit ihrem Scratching machen. Ja, genau. Das ist dem durchaus verwandt. Tonband-Scratching. Ja, Tonband-Scratching, ja. Weil es da ja wieder bei irgendwelchen Samplern auch so Scratching-Funktionen gibt. Das, ach so? Das, ja. Es ist ja verrückt, dass ganz viel dann immer so aus der analogen Welt, in der digitalen Welt simuliert wird aus der analogen Welt. Zum Beispiel habe ich hier Plugins, da kann ich verschiedene Bandsättigungen oder Bandübersteuern simulieren. Ich habe mich ja mehrfach mit alten Tonbändern beschäftigt als Ausgangsmaterial für meine digitale Sendung. Und dieses Kribbeln, wenn man auf dem Flohmarkt irgendein Tonband gekauft hat und da steht meinetwegen sowas geheimnisvoll vielversprechendes drauf wie Oma HBG, Hamburg vielleicht, erzählt. Und wenn man so ein Band dann einlegt, also diese Aufregung, diese Lust an so einem Band, die ist schon besonders. Achtung, Achtung, Aufnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mutter ist die Beste. das, was der Punk immer wollte, zu sagen, irgendwie jeder kann Musik machen, ist jetzt wahr geworden. Also man kann jetzt wirklich ganz mit ganz wenig Geld großartige Produktionen machen. Man kann sie sogar publizieren, man kann sie sogar verkaufen. Alles für wenig Geld im Internet. Für wenig Geld produzieren und für wenig Geld verkaufen. Ich stelle das Mikrofon noch etwas genauer ein, etwas stärker. So. Position 71. Ich steuere noch mehr aus. Jetzt mag es gehen. Ja. So. So. Funktioniert alles, ne? Ja. So. Gut. Jetzt ist Aufnahme. Das ist jetzt ja. Also mir geht es ein bisschen ähnlich wie Hermann Bohlen, dass ich gar nicht analog produziert habe. Also ich kenne es nur digital. Ich habe Analogproduktionen mitbekommen, auch mit Regisseur und auch mit dem wunderbaren Team. Zu der Zeit hätte ich kein Regisseur sein können, heute kann ich sein. Dieser Gestus des Feldherrn, der alle Tonbänder unter sich hat und die Cutterin auch noch und den Toningenieur, den finde ich unerträglich. Und ich finde, das hört man vielen der damaligen Stücke auch an. Also da Regisseure im Studio, die da ihren Tanz aufführen, das ist nicht meine Sache, finde ich irgendwie komisch. Da bastel ich lieber vor mich hin und wiederhole noch tausendmal in Zehntelsekunden und mache das für mich alleine. Aber es gab sicher auch andere, die fähig waren, ein Team wirklich zusammenzubringen zu diesen magischen Momenten, wo alle sagten, das haben wir zusammen gemacht und das war's. Also sowas. Ja, die magischen Momente gibt es ja immer noch. Also meine, wenn es flutscht. Ich bin froh, dass es die Magie nicht gibt. Ich bin froh, dass es diesen Apparat gibt. Ja, ja, das sind Nullen und Einsen. Der Anfang der Digitaltechnik war sehr mühselig. Ja. Die Toningenieure hatten nicht genug Zeit in der Regel, sich vorzubereiten. Also saßen die da vor diesen Monitor mit angespannten Schultern, mit einer Arschangst, wirklich. Mhm. Was ist jetzt? Oh Gott. Da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt keine Regiearbeit, sondern du bist jetzt einfach Psychotherapeutin. Ja, genau, natürlich. Weil du musst jetzt nur ruhig sein. Du hast so viele Tasten, und wenn du eine Taste falsch drückst, ist alles weg. Ich war ja wirklich nicht mehr ganz jung, als die Digitaltechnik hier Einzug gehalten hat. Aber ich fand das so spannend, dass man plötzlich die Musik auf dem Bildschirm sehen kann und ja, dass man genau den Ton, man muss ihn ja trotzdem hören, ja, das nützt ja nichts, aber dass man den sehen kann, das hat schon was Aufregendes, das Zeugs, was man macht, auf dem Bildschirm zu sehen, das ist einfach toll. Da könnte ich mich freuen wie ein Schneekönig. Ja. Ne? Ein schöner Klarinettenton sieht schon schön aus. Wie zum Teufel soll man arbeiten, ohne was zu sehen? Ich kann es gar nicht anders. Also man hatte schon immer das Bedürfnis gehabt, dass man sieht, was man schneidet. Ne? Zu Tonbandzeiten musste man mit den Ohren arbeiten, weil man auf dem Band ja nichts gesehen hat. Ne? Und heute durch diese Digitalisierung ist das Arbeiten auch so optisch geworden. Also alle haben Bildschirme, alle können ihre Klötzchen hin und her schieben und man schneidet optisch. Also wenn ich mir angucke, wie teilweise auf Pressekonferenzen die Leute rumlaufen und sich ihre O-Töne holen und dann das in irgendeinem Winkel mal eben auf ihrem Laptop zusammenschneiden, wo sie gar nichts hören können, sondern das nur sehen. Und wenn der Schauspieler ausgeredet hat... Ja, aber dass das nicht mehr stört, hängt, glaube ich, auch mit dem Surfen im Internet zusammen, wo du eben nicht mehr Zusammenhänge erlebst. Du klickst etwas an, schon ist es da und dadurch geht dieser Sinn für eine Entwicklung von Gedanken verloren. Alles gleich laut, alles gleich präsent. Das Tempo ist ein anderes. Als Musiker, das größte Problem ist, aus dem vielen da noch rauszusuchen, was mich eigentlich auch interessiert hätte, wenn ich es nicht per Klick gekriegt hätte, sondern etwas, wo ich auch gern gesucht und entdeckt hätte sozusagen. Und jetzt ist es irgendwie im Strom von Klick, Klick, Klick, Klick bei mir vorbei. So und jetzt halte ich es mal fest, ach nee, war nichts und dann habe ich es und ja, kann ich mich denn da wirklich noch freuen, weil die nächsten sind da auch schon wieder. Also so klack, klack, klack, klack, zack, zack, zack. Masse, Menge, schnell, alles sofort und gleich und im Überfluss, ja. Das ist eine Erscheinung in unserer Gesellschaft, wo du natürlich mit qualitativen Maßstäben nichts mehr anfangen kannst. Ich find's grässlich. Man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Aber nicht Schulter Digitaltechnik. Nein, nein. Das hat den Prozess, die Teamarbeit ist anders geworden oder die Einstellung zum Rundfunkprogramm und zum Rundfunkinhalt. Durch die Technik und der Bandschlupf fehlt. Weißt du, der Bandschlupf, um es mal wieder aufs Band zu kriegen. Bandschlupf. Ja, oder das Anfahren einer Maschine oder der Verzögerer beim Ton. Pausen. Die Pausen. Diese, durch die Digitaltechnik ist die ganze Geschichte kalt geworden. Sie ist teilweise ohne Seele. Also ich bin froh, dass ich diese Apparate habe. Es geht alles viel schneller. Ich mache jetzt eine Filmmusik. Die Leute denken, ich hätte ein ganzes Orchester engagiert. Alles fantastisch und wunderbar. Ja. Also ich denke linear. Ja. Irgendwas fängt an und irgendwo hört es auf und zwischendrin passiert was. Wir machen Stücke. Das heißt, dass Menschen anderen Menschen etwas kompetent nahebringen. Gerade nach dem Krieg war es ja nun, also Schnabel und so weiter, das waren die großen Welterklärer und Welterzähler, die haben den Leuten gesagt, wie die Welt ist. So wurde es auch empfunden. Interview mit einem Stern, da hast du 170 Minuten gesessen und hast zugehört, was Herr Schnabel sieht, wenn er mit einem Flugzeug um die Welt fliegt. Ich habe die drei großen Ozeane gesehen, die sind leer. Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan Karst. Ich habe Indien gesehen, die Hälfte Gebirge und Wüste. Persien, ein Mondgebirge. Arabien, Wüste. Also ich denke, dieser Welterzähler ist natürlich auch eine pathetische Figur. Also dieser enzyklopädische Ansatz, den sich überhaupt noch zu trauen, das ist weg. Eben deswegen, weil ein größeres Medium wie das Internet das jetzt übernommen hat. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Narration ist weiterhin da. Ich schreibe halt mit diesen Tönen. Und es ist wie ein Schuster, der beginnt damit, die Kuh zu schlachten, um das Leder zu gewinnen und am Ende einen fertigen Schuh zu haben. Also was Schöneres gibt's nicht. Ich kann wirklich jetzt allein meine Sendung machen. Aber, mein Lieber, ich bin auf voll meinem eigenen Spektrum an Fehlern ausgesetzt. Dieser Mann geht die Gefahr ein, auch vor seinem tollen Apparat zu vereinsamen. Mit denen die jungen aber Leute. Einsam war ich schon vorher. Ja, also gut. Wir haben aber, ob das eine Dilemma ist. Ist es dann immer nur abhängig von der Technologie? Die menschliche Komponente ist da nicht mitgewachsen. Ja, sicher. Ist doch unabhängig, ob digital oder analog. Nee. Nee, eben nicht. Nee. Die Belastung ist jetzt anders. Nee. Ich finde meinen Beruf manchmal sehr, sehr, sehr, sehr anstrengend. Manchmal grenzt es an Folter und ich mag es überhaupt gar nicht. Manchmal komme ich hier raus und bin kurz davor, verrückt zu werden. Ja. Das kann ich dir wirklich sagen. Also ich bei aller Verklärung. Dann kommen wir jetzt zu dem neuen Arbeitsbild. Dieser armen, vor dem Monitor sitzenden Interfaces. Ich weiß nicht, wo das endet. Es gibt ja Leute, die haben schon in jungen Jahren dieses Übertreiben, Hörstürze bekommen, Nervenzusammenbrüche. Mhm. Das kann keiner 30 Jahre machen. Mhm. Also ich bin ja nun Toninc AD. Ich muss dir wirklich sagen, wenn ich das heute so höre, also mich hätten sie wahrscheinlich schon rausgeschmissen. Du wärst dann von alleine gegangen. Du wärst gegangen. Du wärst in die Decke gegangen. Was hat der sächsische König gesagt? Macht er euren Dreck alleine. Naja, für uns Sprecher bedeutet die Digitalisierung eine größere Vereinzelung. Thomas Vogt. Wenn es sich nicht um künstlerische Hörspiele mit einem sehr hohen Anspruch handelt, würde ich sagen, ist das eigentlich die Regel, dass jeder einzeln aufgenommen wird. Also ich treffe jemand auf der Straße jetzt in irgendeiner Handlung und sage, hallo, lange nicht gesehen. Ja, hab dich auch vermisst. Ja, aber das beides ist an zwei verschiedenen Orten aufgenommen. Ja. Es wird eben über ISDN richtig in Echtzeit gemacht. Also ich habe ja hier selbst so eine Kiste stehen. Ich mache mal den Schrank auf, das ist hier so ein Serverschrank. Mhm. Hier in meinem eigenen kleinen Souterrain-Studio zu Hause. Mhm. Die Dinger nennen sich Codec, Audio-Codec. Codec ist ein Kunstwort aus Codierer, Dekodierer, was ähnliches wie ein Modem für Daten. Ah ja, das. Und da werden dann um eine sendefähige Sprachqualität zu haben, zwei oder drei ISDN-Telefonleitungen parallel geschaltet. Der Codec zerlegt das Audiosignal in Datenpakete. Die werden über die Telefonleitungen zum Partnerstudio geschickt und dort durch einen entsprechenden Codec wieder zu einem Audiosignal zusammengefügt. Hallo, hallo, hallo. Jetzt würdest du in die Kabine gehen, drüben, die Aufnahmekabine, und würdest direkt mit dem Regisseur sprechen in München, Hamburg oder wo auch immer. Richtig. Und das ist wirklich in Sendequalität mit einer Verzögerung im Bereich von 0,2 Sekunden oder so. Also etwas, was man im Prinzip gar nicht merkt. Ja? Ich habe neulich eine ISDN-Verbindung mit einem Studio in Florida gemacht. Und wir haben uns unterhalten, so wie wir jetzt hier nebeneinander sitzen. Der Regisseur kann mich aufnehmen und abgesehen von der Sichtverbindung ist alles so, als wäre ich im Nachbarstudio und würde dort mit ihm arbeiten. Ende der Begegnung, schönen Tag noch, wie ist das Wetter bei euch? Tschüss. Hat ja was Faszinierendes. Absolut. Man könnte ja, im Prinzip ein virtuelles Ensemble live zusammenstellen. Also mal angenommen, ich habe eine kleine Hörspielproduktion in der deutschen Provinz, dann kann ich mir jemand aus dem Burgtheater dazu holen und muss ihm halt nicht, ich weiß nicht, eine ganze Tagesgage und Flug und Hotel und sonst was bezahlen, sondern vielleicht eben nur ein paar hundert Euro. Aber für die Arbeit bedeutet das natürlich, dass man vereinzelt ist. Ich habe mich wirklich früher stärker als Teil eines Ensembles empfunden als heute, weil ich heute meine Kollegen kaum noch treffe. Und dann kommt dazu, und das weiß ich einfach, das kann ich an meiner Biografie nachweisen, es gibt immer weniger Sendeplätze für diese spezielle Art des Produzierens. Ja, ich werde es nicht mehr weitermachen können. Das ist ganz einfach so. Ich bin kein Mensch mit gebremstem Schaum. Das geht nicht. Das bin ich nicht. Irgendwann muss man dann sagen, okay, das ist nicht nur ein Job. Also dann gehe ich lieber putzen oder mache was anderes, weil da ist es dann klar definiert. Aber da ist meine Seele dabei, da ist meine Leidenschaft dabei. Und dafür lebe ich. Und das ist wichtig für mich, das bin ich. Und ich kann nichts anderes. Wenn die Autoren nur noch vor ihrem Bildschirm sitzen, ich als bestes Beispiel, und alles selbst machen, dann fallen die Regisseure weg, die Regieassistenten, alle, die früher in diesem Studio zusammensaßen und diese magischen Momente erlebt haben, auch. Naja, das Berufsbild des Regisseurs der großen Produktion wird auf Dauer sterben. Also ich gehe mal davon aus, in meiner aktiven Arbeitszeit wird das Hörspiel seinen 100. Jahrestag erreichen. Das ist schon mal was. Da sind Sie wie alt? 2026, 24 bin ich, 26, 72. Gut gehender Rentner dann. Ja, erreicht den Hof mit Mühe und Not. Ja, das Kind war tot. Die Digitalisierung gibt den Takt an. Das Denken hat sich auch verändert. Und das ist, glaube ich, ein Problem für uns beim Rundfunk auch. Das ist ein Erdbeben. Also, das sind für mich keine Argumente. Wer aufbrechen will und sich für etwas schlagen will, kann es genauso heute tun wie damals. Der Kern ist eine Idee oder eine Vision und da gehe ich raus und realisiere das. Da musst du schon diese Besessenheit mitbringen, mein lieber Kollege. Jetzt kommt das nächste Argument. Ja, kein Mensch kann da mehr so lange zuhören. Im Gegenteil. Wenn ich immer das höre mit der veränderten Akzeptanz, dann steckt ja da drin, dass dieser Typ von Programm und diese Art von Programm sich nur an ältere Menschen wendet. Was ist eigentlich falsch an älteren Menschen? Wir haben einen stetig wachsenden Anteil in der Gesamtbevölkerung an älteren Menschen. Radio ist Flexibilität, ist Beweglichkeit. Das ist erprobtes, knallhartes, beim Publikum ankommendes Programmmaterial. Ende. Auf die analog und die digitale Seite. Ja. Ja. Weil wir eben so. Ach, wir hatten auch eine schöne Zeit. Ja, weil wir sehr kreativ. Das war ein bisschen zu laut. Nochmal. Das klingt gut. Ja, ja, ich glaube, meine Festplatten brennen schon. Kann gelöscht werden. Ich habe zur Sicherheit noch eine Daten mitlaufen. Aber ich meine, bei all dem haben wir doch ein bisschen das unterbelichtet gelassen, dass ja immer noch wunderschöne Features, Hörspiele, Audio-Art-Sendungen gemacht werden in Deutschland. Manche Sender bieten das doch dann an als Podcast oder so. Ist doch eine tolle Alternative. Digital. Auch mit der ausgebufftesten Technik werden wir die Kunst hoffentlich nicht totkriegen. Ne. Das Radio als Welterzähler. Sie hörten einen Nachruf auf die Magnetbandzeit von Helmut Kopetzky. Eine Autorenproduktion im Auftrage des Deutschlandfunks und des Saarländischen Rundfunks 2009. Wir denken ja noch in real time. Ja, klar. Unplugged. Es wird auch so bleiben wahrscheinlich. Und noch eine kleine Werbung hinten dran. Jetzt ebenfalls online. Arthouse Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthouse Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.